Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Teil 2. Ja, genau, dann kommen wir mal zum Nachfolger von Pathfinder 1, nämlich Pathfinder 2. Das ist ja auch schockierend, ne? Das ist schon total schockierend. 10 Jahre hat es gebraucht. Du bist ja auch hier, weil wir dich da ein bisschen über Pathfinder 2, das ja jetzt jüngst im August auf Englisch erschienen ist, ein bisschen auszuquetschen. Ihr plant ja für den Dezember ein Crowdfunding für die deutsche Version. Genau. Was ist denn da geplant? Womit wollt ihr die deutsche Kundschaft so richtig schocken? Also ich habe Anfang der Woche mit Markus gesprochen und habe gesagt, sag mal, was hat denn nun eigentlich das Crowdfunding-Team für das Pathfinder 2 Crowdfunding im Plan? Weil Ulysses hat da ein Social-Media-Team und dem angegliedert ist auch das Crowdfunding-Planer-Team, die dann halt überlegen, was kommt rein, was machen wir für Stretch Goals, was kann man als Zusatzprodukte erwerben, was wäre als coole Idee noch möglich. Nur jetzt wieder das Problem als Außenstehender in dem Sinne, dass ich ja weit weg bin vom Hauptquartier, ist das manchmal für mich so ein Kabal von geheimen Verschwörern, die unter ihren Kapuzen kichernd ihre Pläne machen und keinen einweihen. Aber nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe, wie gesagt, Markus gefragt und er hat gesagt, weißt du, da kommt dann alles rein, was bisher fertig ist. Da habe ich gesagt, okay, Challenge accepted. Also Deluxe-Edition etc. Also, dergleichen Lesezeichen. Es kommt natürlich erstmal das Grundregelwerk. Damit fangen wir am besten erst. Sollte man, ne? Also, zu dem Grundregelwerk wird es wahrscheinlich eine Deluxe-Version geben, weil Paizo hat auch eine gemacht. Irgendwas in grün. Naja. Ja, ich habe sie bisher nur auf Bildern gesehen. Wie gesagt, Grundregelwerk. Dann ist geplant das Monsterhandbuch. Eventuell als Deluxe, aber nagelt mich nicht fest. So, dass also schon mal Grundregeln und Monster da sind. Dann wahrscheinlich der Charakterbogen. Da haben sie dieses Mal jetzt nicht so einen Deluxe-Charakterbogen, wo du deinen Charakter auf 10 Seiten dann ausfüllen kannst. 16. 10 plus, ne? Mit sondern, Listen vom, was man alles geht und verkauft hat. Sondern diesmal sind es wirklich nur jeweils 2 Doppelseiten, mhm. Aber sie haben halt schon für jede der Klassen einen Charakterbogen vorbereitet. Gut, dann gibt es einen neuen Initiativezähler, also so ein Counterpad. Oh, die sind immer super, ja. Die sind ganz praktisch. Es gibt natürlich auch jetzt neue Kartensets, kritische Treffer, kritische Patzer, Zustandskarten. Zustandskarten natürlich wieder mit leidenden Goblins drauf. Ja, gut. Die dann die jeweiligen Zustände auch sehr trefflich demonstrieren. Gut, Spielleiterschirm muss natürlich auch sein. Dann, wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, zum Monsterhandbuch, ne, müssen natürlich die Aufsteller dazukommen. Dann gibt es diese Monsterkarten, von denen ich schon gesprochen habe. Also alles in allem haben wir schon einiges an Produkten. Ob da jetzt, also wie viel jetzt da Lesezeichen dazukommen, ob dann als Zwischenziele so zusätzliches Lesebändchen, ist auch ganz praktisch. Mhm. Die Leute lachen da immer drüber, weil sie meinen, eins reicht doch oder zwei, aber manchmal braucht man tatsächlich doch noch ein drittes. Ja, wie gesagt, wenn das, das der Platz hergibt, so halt so ein Zeug, ob da jetzt Poster dabei sind, weiß ich nicht. Das wären dann so Zwischenziele, für die sie sich mehr oder weniger spontan entscheiden. Wie gesagt, das Crowdfunding-Planen ist offenbar eine Wissenschaft für sich. Da hat André Wiesler, Gott hab ihn selig, damals mal einen Vortrag gehalten, den ich auch noch irgendwo, weil den haben sie aufgezeigt, den habe ich auch noch irgendwo auf meiner Festplatte, wo er damals über die ersten Crowdfundings und über die Lehren, die man so gezogen hat, so nach dem Motto, lass das Crowdfunding nie aus den Augen. Das ist wie wenn du Nudeln kochst. Wenn du weggehst, kochen die über. Oder halt, lass dich nicht dazu verleiten, spontan noch irgendwelche Zwischenziele einzuwerfen, sonst hast du am Ende mehr, als du machen kannst. Ja, also diese Lehren, die man halt daraus gezogen hat, und mittlerweile sind sie da eigentlich auch ganz gut drin, die Schritte einzuteilen. Wo kurz Ulysses ist ja ein relativ vorbildlicher Erfüller der Crowdfundings. Oh ja, also ich meine... Da gibt es ganz andere Kandidaten, die... Ich meine, es ist einerseits so, dass wir bei vielen, wenn das Crowdfunding läuft, haben wir schon sehr viel fertig, beziehungsweise ist es zumindest schon über die Planungsphase hinaus bei manchen. Jetzt aktuell läuft ja für DSA das Torwall-Crowdfunding oder gestartetes Götterwalds, weil es ja nicht nur die Wikinger betrifft, sondern auch irgendwelche Barbaren und so weiter. Dann für den November ist, glaube ich, die dritte Welle von Hexen als Crowdfunding geplant und Dezember kommt Pathfinder. Ja, wir haben auch, siehst du, neben Grundregelwerk und Monsterhandbuch haben wir noch als drittes Teil das Einsteigermodul Der Untergang von Peststein. Ja, Peststein ist ein sehr lauschiges Örtchen. Wieder habe ich schon vermutet. Macht da nicht Urlaub in nächster Zeit, da könnte was untergehen. Spoilert ja schon der Name. War das irgendwie der erste Teil von Lost Omens? Oder nein. Hat das nichts zu tun? Nein, hat nichts mit zu tun. Nein. Oh, aber gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Jetzt erscheint ja, wie gesagt, anstatt Handbüchern einmal nach einem Vierteljährlich ein Kompendium, also so ein knapp 150 Seiten mit dickem Einband. Mhm. Der ist wiederum natürlich thematisch ausgerichtet und das erste Kompendium wird der Weltenband sein. Also das Update des alten Kampagnenbandes bzw. des Weltenbandes der Inneren See, wo sie halt die Timeline von Golarion halt jetzt auf das aktuelle Jahr bringen und dabei halt auch die meisten Abenteuerpfade und deren Entwicklungen berücksichtigen. Ja. Sei es, dass die Runenherrscher halt zurückgekommen und plantechnisch auf Kopf gekriegt haben. Oder sei es auch, dass der letzte Pathfinder 1 Abenteuerpfad, den wir jetzt leider nicht übersetzt haben, weil halt keine Zeit und keine Ressourcen, dass halt der wispernde Tyrann aus seinem Gefängnis ausgebrochen ist und es damit jetzt im Norden Avistans und Untotenländle gibt. Mhm. Man gönnt es ja sonst. Kaum ist die Weltenwunde zu und das Dämonenländle abgeschafft. Ne? Irgendwas ist ja immer. Brauchen wir ja irgendeinen anderen großen Oberschorken. Ja, und das ist halt jetzt der Ausgangspunkt für die neue Edition. Die Welt wurde nicht verändert. Es gab keinen Zeitsprung von 500 Jahren. Es gab keine Zauberpest, die Magie kurzfristig ausgerottet hat. Oder wie halt, bei D&D der Editionsübergang erklärt wurde. Sondern sie haben eigentlich den Hintergrund und das Regelwerk insofern quasi getrennt, dass sie nicht sagen, okay, jetzt wird das anders gemacht, weil auf der Welt ist das und das passiert. Nein, die Welt existiert normal weiter. Mhm. Ich könnte also theoretisch auch meine Pathfinder 1 Kampagne mit normalen Pathfinder 1 Regeln weiterleiten, nur wenn ich halt interessiert daran bin, wie, ja, Metaplot ist jetzt übertrieben, aber wie die Welt sich weiter dreht, sind halt die Companion das, wo ich hinschauen sollte. Wir haben das erste Companion, also den Weltenband, jetzt mittlerweile komplett im Lektorat. Und ich denke mal, den kriegen wir auch dieses Jahr noch fertig. Ich habe mittlerweile auch schon das zweite Companion, den Völker- und Machtgruppenband. Da werden halt nochmal geht man halt nochmal auf die Völker. Das heißt jetzt bei Pathfinder 2 Abstammungen. Offenbar wollte man bei Paizo von Race weg. Ja, genau. Das ist ja auch schon oft eine Diskussion gewesen. Ja, deswegen haben wir bei Pathfinder 1 eigentlich immer Volk benutzt und den Begriff Rasse nur dann, wenn es wirklich im Sinne von vorurteilbehaftet und rassistisch betrachtet war. Wenn es dann hieß, dieser NSC betrachtet Goblins als minderwertige Rasse und nicht als minderwertiges Volk. Um halt wirklich, dadurch, dass das Wort normalerweise nicht auftaucht, halt eine gewisse Bedeutung zu geben. Gut, ist denen wenigstens bisher aufgefallen. Ja, aber. Fürchte ich mal. Aber wie gesagt, es war so gedacht. Aber jetzt, wie gesagt, heißt es halt Abstammung. Ja. Und das ist dann schon einer der großen Regeländerungen. Aber erstmal, wie gesagt, all das, also inklusive des Weltenbandes, steht für mich auf der To-Do-Liste für das Crowdfunding, was letztendlich wie freigeschaltet wird, was eventuell als Zusatzprodukt dazu buchbar ist. Wie gesagt, das knobelt das Crowdfunding-Team aus. Mhm. Ist vielleicht auch ganz gut. Ich würde vielleicht die Schwellen viel zu tief setzen. Also deswegen, wer ein Pathfinder 2 Interesse hat, ich mache jetzt schamlose Werbung, ne? Deswegen haben wir dich eingeladen. Ja, ich weiß, ihr schneidet das in Zweifelsfall sowieso raus, ne? Also wie gesagt, im Dezember gucken, Game on Tabletop, ne? Oder einfach mal bei Tante Google oder der Suchmaschine eurer Wahl einfach mal fragen, Pathfinder 2 Crowdfunding. Dann landet ihr wahrscheinlich richtig oder ihr guckt bei, was weiß ich, bei Facebook nach unserer Pathfinder-Seite, nur echt mit Goblins, wo das halt auch angekündigt wird, oder ihr guckt im Orkenspalter-Forum, dort in der dortigen Pathfinder-Spalte. Oder im Greifenklaue-Forum. Genau, der Ingo, der wird das auch aufgreifen, wenn ich nicht vorher schon das erwähne. Richtig. Ja, weil zu meinen Aufgaben natürlich auch gehört, so durch die bekannteren Foren zu tingeln und dann darauf hinzuweisen. Wobei, wie gesagt, das sind verdammt viele Aufgaben und was dann manchmal Priorität hat, das verschiebt sich dann auch wieder. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich mit einem ziemlich großen Projekt einsteigen, mit einer ziemlichen Produktpalette einsteigen. Und dann haben wir halt das, was weiter erscheint, in mehreren Wellen geplant halt, weil, wie gesagt, vierteljährlich erscheint das Kompendium. Und das ist dann immer so der Punkt, so was machen wir dazu, was können wir dazu machen? Ja, und die zweite Welle wäre möglicherweise der Abenteuerpfad, aber das wird sich dann zeigen. Mhm. Weil ich habe jetzt auch mit der Übersetzung von Zeit der Asche begonnen. Dem ersten Abenteuerpfad. Es geht um Drachen. Nicht um Kettenraucher. Möchtest du dazu was spoilern oder lieber nicht? Naja, es geht um Drachen. Und es geht um... Damit ist alles gesagt. Es geht im ersten Teil geht es auf den Höllenritterhügel, wo keine Höllenritter mehr wohnen. Also das könnte jetzt manch einen Höllenritter-Fan enttäuschen. Aber man kann die Hummelbrummer retten. Mehr erzähle ich dazu jetzt nicht. Die Hummelbrummer sind ganz nette Leutchen. Na gut. Du hast mit der Abstammung schon eine der wichtigsten Regelunterschiede zur ersten Edition angesprochen. Was sind dann die weiteren großen Unterschiede zur ersten Edition? Okay, das erste ist erstmal, man bekommt, wenn man eine bestimmte Abstammung, also Elf, Zwerg, Gnom, sonst was, wählt, nicht mehr automatisch das Komplettpaket, sondern man wählt als nächstes dann eine Herkunft. Heißt, bin ich ein Dschungelelf, bin ich ein Schneeelf, bin ich ein Waldelf? Was weiß ich für ein Elf? Bin ich ein Zwölf? Ihr wisst, ne? Also erstmal das, um halt meine Herkunft oder beziehungsweise das, wie meine Herkunft, aus welcher Ecke der Welt ich komme, sich auf meine Fähigkeiten auswirkt. Und das zweite ist, dass ich jetzt Abstammungstalente habe, wo ich im Laufe meiner Heldenkarriere halt mehrere erwerben kann und dann halt auch meine angeborenen Fähigkeiten quasi verbessere. Die zweite große Änderung ist, ich würfel meine Attribute nicht mehr am Anfang aus und ich kaufe sie auch nicht mit Punkten zusammen. Die Option gibt es immer noch und ich gehe mal davon aus, dass im demnächst erstmal auf Englisch erscheinenden GM-Guide da auch verschiedene Optionen wahrscheinlich auftauchen werden. Sondern man hat jetzt zu Anfang, dass man überall erstmal einen Wert von 10 hat und dann bekommt man auf Basis seiner Abstammung Steigerungen oder auch Schwächen. Das heißt zum Beispiel, dass der Zwerg eine Steigerung auf zum Beispiel Konstitution erhält. Eine Steigerung sind erstmal immer plus 2. Mhm. Außer man kommt über 18, dann ist es nur noch eine Steigerung, ist dann nur plus 1. Ebenso bekomme ich dann Steigerungen, je nachdem welche Klasse ich wähle, und am Ende bekomme ich noch ein paar Bonussteigerungen, damit ich meinen Charakter auch individualisieren kann. Es gibt keine Fertigkeitspunkte mehr, die man pro Stufe verteilt, sondern stattdessen haben sie jetzt durchgehend den Kompetenzgrad als Regelelement eingeführt. Mhm. Je nachdem, welche Abstammung ich habe, gegebenenfalls auch welche Herkunft ich habe, welche Klasse ich habe, welchen Hintergrund ich wähle für meinen Charakter, bekomme ich halt Kompetenz, entweder geübt oder vielleicht sogar Experte in verschiedenen Fertigkeiten, in den Rettungswürfen, im Umgang mit Rüstung, im Umgang mit Waffen. Und aus meinem Kompetenzgrad errechnet sich dann mein Kompetenzbonus. Der ist, wenn ich gar nichts kann, 0. Da wird dann nur mein Attributsbonus oder Malus eingerechnet auf meinen Wurf, eventuell, was sich durch Gegenstände und Situationsboni ergibt. Aber ansonsten, also vom Können her, ne, ganz nichts. Addierst du nichts dazu. Sobald ich geübt bin, das ist effektiv eigentlich das, was früher die Klassenfertigkeiten waren, beziehungsweise worin halt Charaktere von Anfang an gut waren. Wenn ich halt geübt bin, addiere ich 2 plus meine Stufe. Ich meine, als Anfänger schon mal plus 3, ist ja schon mal ganz gut. Wenn ich gar Experte bin, addiere ich 4 plus meine Stufe, also auf Stufe 1 sogar plus 5. So, das Ganze geht hoch bis zur Legende, wo ich 8 plus meine Stufe addiere, wobei Legende, das geht so im Bereich Stufe 15 los. Mhm. Ja. Also nicht mehr ganz so krass wie noch bei Pathfinder 1, wo wir schon auf der ersten Stufe schon plus 8 plus 9 haben konnte, ist jetzt ein bisschen eingedampft. Naja, du kannst immer noch theoretisch erstmal einen Attributsbonus von plus 4 haben, wenn du mit einem 18er Wert startest. Klar. Ja gut, und dann hast du möglicherweise Stufe 1, kommt plus 1, also bist du bei plus 5. Und falls du jetzt Experte bist, kannst du trotzdem mit plus 9 in etwas starten. Mhm. Aber das ist dann auch das, worin deine Klasse gut ist. Und da haben sie jetzt auch halt drauf geachtet, dass jede Klasse da halt ihre Nische hat. Dass der Paladin zum Beispiel gut da drin ist, Schaden abzufangen, weil er halt als der göttliche Beschützer definiert ist. Ja, Paladin heißt jetzt nicht mehr Paladin. Sondern die Klasse heißt jetzt Streiter oder im Englischen halt der Champion, wovon der Paladin die rechtschaffen gute Ausrichtung ist. Ah, also noch eine Nebenklasse quasi. Nee, also es ist quasi der Champion ist halt ein Gerüst und in das wird dann der Paladin als Ausrichtung eingehängt, was halt bestimmt, mit welcher besonderen quasi Streiterfähigkeit du anfängst. Und das ermöglicht halt auch in dieses selbe Gerüst zum Beispiel den Anti-Paladin einzubauen oder halt Streiter der verschiedensten Gesinnungen. Im Grundregelwerk sind erstmal nur die Guten drin. Das heißt, wir bekommen zum Beispiel den Läuterer als neutral Guten. Das ist halt der stickt dich nicht ganz tot, sondern gibt dir noch die Chance, dich zu bereuen. Wenn du dann nicht bereust, gibt es die letzte Watschen. Oder halt den chaotisch guten Befreier. Und jeder Streiter erhält halt eine andere Reaktion, wie er darauf reagieren kann, wenn ein Verbündeter zum Beispiel Schaden erleidet. Während der Kämpfer halt auch immer noch der klassische Tank ist, der halt im Umgang mit den Rüstungen geübt ist, der im Umgang mit den Waffen geübt ist und der halt auch entsprechend den Schaden raushaut. Gut, der Barbar ist immer noch darauf spezialisiert, im Kampfrausch, solange er halt wütet, Schaden rauszuhauen und etc. pp. Das Kampfsystem wurde auch etwas überarbeitet, dass es jetzt Zauber gibt, bei denen der Grad mit dem Können des Charakters wächst. Außerdem wurde die Action-Ökonomie überarbeitet. Du hast keine Standardaktion, volle Aktion, Bewegungsaktion mehr, sondern du bekommst zu Anfang deiner Runde 3 Aktionen und eine Reaktion. Also gut, freie Aktion gibt es auch noch, die kostet nichts. Und dann hast du halt innerhalb des Regelbuches bei jedem Regelelement, das du einsetzen kannst, was ist das? Sogar mit einem Symbol gekennzeichnet, ist das halt eine Reaktion, die hat eine Reaktion verbraucht, wie zum Beispiel der Gelegenheitsangriff. Ist es eine Aktion, oder in dem Fall ist es eine Handlung, die 1, 2 oder gar alle 3 deiner Aktionen frisst? Ich würde empfehlen, so bis man das einigermaßen drauf hat, das Ganze mit farbigen Pöppeln vielleicht zu nutzen, dass man sagt, okay, einer meiner Pöppel weg, jetzt habe ich noch 2 Aktionen. Nicht mit Gummibärchen. Jetzt hast du auf einmal gar keine Aktionen mehr. Gut, und dadurch und durch das Kompetenzsystem fällt auch weg der Grundangriffsbonus, den die verschiedenen Klassen hatten. Wir erinnern uns, ganz dunkel, die normal kampftrainierten Klassen, die hatten ja einen Grundangriffsbonus gleich ihrer Stufe. Mhm. Dass also der Kämpfer jede Stufe plus 1 besser wurde. Während die kampfuntrainierten Klassen, wie der Magier, halt immer nur 1,5 bekam und die dazwischen halt plus 3/4. Das braucht man jetzt nicht mehr, weil du hast deine Kompetenz von der Klasse her und deine Fähigkeit verbessert sich auf der Basis. Und entsprechend kannst du auch theoretisch auf der ersten Stufe sagen, ich nutze meine erste Aktion für einen Angriff, ich nutze meine zweite Aktion für einen Angriff, ich nutze meine dritte Aktion für einen Angriff. Wobei hier jetzt der Malus für Mehrfachangriffe reinschlägt. Nach dem ersten Angriff bekommst du minus 5 auf den zweiten und auf den dritten dann gegebenenfalls minus 10. Was sich auch wieder ein bisschen modifizieren lässt, wenn du sogenannte agile Waffen benutzt. Also Waffen, die speziell für den schnellen Einsatz gedacht sind. Mhm. Sind halt alles so kleine Elemente. Ich habe beim großen Ulysses-Treffen nach der Radcon unten in Glashütten konnte ich Montagabend für 4 Kollegen Pathfinder 2 leiten. Gut, ich habe ein bisschen Handwaving gemacht, einfach weil ich auch noch nicht ganz 100% drin saß und andererseits, weil ich gemacht habe, okay, ich habe mein Abenteuer auf 4 Stunden ausgelegt und nach der zweiten Stunde fingen sie an zu schwächeln. Also wir waren alle müde. So dass ich dann schlussendlich das Ganze auf 3 Stunden gekürzt habe und dann halt ein bisschen, jetzt seid ihr da, geklärt habe. Also es ließ sich doch ganz gut managen. Da du es ja schon gespielt hast, D&D 3.5, wie auch Pathfinder, war ja sehr taktisch ausgelegt. Deswegen hatte Pathfinder auch eine gewisse Fanbase natürlich. Jetzt haben wir aber ja, oder gibt es einige Stimmen im Internet, die sagen, Pathfinder 2 ist jetzt nicht mehr so taktisch wie vorher. Ohohoho. Aufgrund der gestrafften Regeln. Welchen kannst Seiten du das? Du denn? Also Seiten liest du denn sowas? Also der taktische Inhalt ist immer noch da. Es ist immer noch wichtig zu wissen, wo stehe ich im Raum, wo steht der Gegner. Gut, was für mich als Spielleiter heißt, ich benutze immer noch Battle Mats, ich benutze Bodenpläne, ich benutze Figuren und sonstige Aufsteller. Mhm. Weil wir immer noch diese Regelelemente haben, nutze eine deiner Aktionen zum Laufen, das heißt, nutze deine Bewegungsrate maximal und dann mach das und das. Und genauso haben wir immer noch Monster, die Fähigkeiten haben wie Angriff im Vorbeireiten oder Vorbeifliegen, die immer noch ihre besonderen Fähigkeiten haben, wo halt der taktische Überblick erforderlich ist und wo es ein bisschen schwierig ist, das einfach nur vor dem geistigen Auge zu visualisieren. Deswegen, es ist an manchen Punkten, haben sie halt versucht, bekannte Probleme zu beseitigen oder zumindest abzuschwächen. An manchen Punkten haben sie versucht, halt sich vom ursprünglichen D&D-Regelwerk etwas abzusetzen, um halt ihr eigenes Ding zu machen. Pathfinder ist immer noch ein D20-Derivat, es läuft immer noch über die OGL, aber sie machen halt ihr eigenes Ding in dem Sinne. Und das sieht man halt auch, du hast jetzt bei die Klassen, Progression ist bei allen Klassen einigermaßen gleich, dass man jetzt weiß, okay, ich bekomme auf Stufe 2 ein, was weiß ich, Fertigkeitstalent, ich bekomme auf Stufe 4 das, eine Fähigkeit dieser Kategorie. Und was ich vorhin auch schon angesprochen habe, es gibt jetzt nicht mehr das Dual-Classing in dem Sinne. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich bin ein Kämpfer 4, Magier 2, sondern ich könnte ein Kämpfer 4 sein, der aber den Archetypen des Magiers gewählt hat. Heißt, mit Stufe 2 habe ich das Einstiegstalent genommen und damit halt die ersten Magier-Grundfähigkeiten entwickelt. Und im Laufe meiner Karriere kann ich dann entscheiden, von diesem Archetypen weitere Talente zu nehmen, wofür ich natürlich wiederum andere Talente opfern muss, also beziehungsweise wofür ich anderes meine Talentslots opfern muss. Und kann dann halt im Laufe meiner Karriere, bin ich vielleicht Kämpfer 20, Archetyp Magier, in erster Linie immer noch ein Kämpfer, aber ich habe halt Magierfähigkeiten, auch wenn ich jetzt nicht so ein vollwertiger Magier bin. Überhaupt läuft sehr vieles jetzt über diese Archetyp-Talente halt auch. Nicht nur der Magier, sondern auch Prestigeklassen werden auf diese Weise jetzt abgebildet. Zum Beispiel könnte ich als Kämpfer auf der zweiten Stufe sagen, ich nehme jetzt das Zugangstalent zum Höllenritter. Um mal wieder beim Höllenritterhügel zu bleiben, Zeit der Asche. Ne? So, und ähnlich läuft es, dasselbe ist halt mit dem, was bei Pathfinder 1 die Archetypen waren, die ja bekannte Fähigkeiten der Grundklasse gegen die Archetypentalente ausgetauscht haben. Dasselbe Konzept wird jetzt eigentlich generell aufgegriffen. Und es ist bei jedem Regelelement, jedes Regelelement ist jetzt mittlerweile halt auch mit einer Stufe versehen, wie sie es bei Starfinder gemacht haben, um jetzt auch diesen Bogen nochmal zu schlagen. Du hast es bei jedem Talent zum Beispiel dran stehen, ab welcher Stufe du es nehmen kannst. Du hast bei den Gegenständen entsprechendes dran stehen und sie haben jetzt auch Farbcode, die dann immer drunter stehen, die Besonderheiten, welche Kategorien so ein Talent angehört. Zum Beispiel, wenn es ein Talent ist, dass nur Waldläufer nehmen können, steht Waldläufer drunter. Boah. Ja, oder beim Monster steht dann halt farbkodiert die Gesinnung, die Größenkategorie, die ob es ein Untoter ist, ob es eine seltene Kreatur ist und ähnliches, weil das wiederum dann zum Beispiel Fertigkeitswürfe zum Identifizieren beeinflusst. Ob das jetzt ein gewöhnlicher Ork ist oder dann vielleicht doch ein Monster, was in deiner Region nur sehr selten ist und wo du vielleicht jetzt nicht sofort weißt, was seine Stärken und Schwächen sind. Mhm. Und der Umfang ist gestiegen, wenn ich es richtig gelesen habe. Denn ich glaube, das alte Regelwerk kommt auf, wenn ich mal gucke, das waren irgendwie 400 und Seiten. Nee, 500, 580 waren es knapp. Das neue kommt auf 600? 640. Ja. Also das neue ist schon so ein gewisser Ziegelstein. Ja, also auch für die Pathfinder 2, ne, sich dafür gar nicht interessieren, falls ihr einen Türstopper braucht. Oder um Einbrecher zu überraschen des Nachts. Also es sieht optisch sehr gut aus. Ich habe über den Glenn von Paizo, der meinem Chef beim GenCon das mitgegeben hat, habe ich das Grundregelwerk bekommen. Glenn ist noch mein Kontakt beim Lizenzdepartment von Paizo. Und ja, es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Allerdings hat er jetzt bei Paizo, ja, ich hoffe auch besser bezahlt, also anscheinend einen besseren Job intern bekommen, weshalb ich wohl demnächst dann jemanden neuen kennenlernen werde. Schade drum. Wie gesagt, es läuft eigentlich ganz gut und deswegen traue ich dann da immer so ein bisschen nach. Deswegen hoffe ich für ihn, dass es wirklich für ihn ein besserer Job, bessere Bedingungen, alles besser ist. Ja, und dadurch, wir haben nach Ostern hatten wir die Daten für das Grundregelwerk, haben uns dann auch als Übersetzen gemacht und boah, ey. Ja, es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert mit dem Lektorat. Es hat mit nochmal Fehlersuche lange gedauert. Wir haben ein Zweitlektorat gemacht. Das ist also alles in allem weitaus mehr, als das Grundregelwerk von Pathfinder 1 erhalten hat. Das ist so, wie Pathfinder 2 übersetzt wurde, auch weitaus mehr als Starfinder übersetzt wurde, als Starfinder erhalten hat. Also, wie gesagt, da steckt sehr viel Arbeit drin, sehr viel Liebe, sehr viel Herzblut. Im Augenblick ist das Grundregelwerk halt bei Thorsten im K.O., wird jetzt am fernen Korrektorat, also grün und blau, geprügelt. Für nächste Woche hat Ulysses das Errata-Dokument angekündigt, dass also, wenn Thorsten durch ist, ich dann noch gucke, okay, was in diesem Errata-Dokument sind jetzt nur optische Veränderungen, also wo es dann heißt, okay, das muss eigentlich groß geschrieben werden. Das ist für die deutsche Übersetzung dann weniger ausschlaggebend, aber wo es dann vielleicht heißt, ja, okay, der Druide bekommt doch nur 3 Zauber und nicht 4 oder so ähnliches auf Stufe 1, das wird dann noch eingebaut und dann ist das Ding hoffentlich so weit, dass es, ich will jetzt nicht sagen fehlerfrei, weil damit würde ich jetzt wirklich nur das Glück provozieren, aber dass es wirklich etwas ist, wo dann hinterher die Käufer sagen, oh, das ist schön geworden. Ich meine, es gibt leider immer Leute, die dann sagen, auf Seite 112, da fehlt in der linken Spalte mittig ein Komma, das hat mir den ganzen Lesefluss verdorben. Das Buch ist Mist, ihr habt gefälligst die Auflage einzustampfen und mir eine neue zuzuschicken, am besten gleich die ganze Auflage. Und die dann auch gleich dann noch so ein Rant gegen Ulysses loslassen, weil wir alles Versager sind, die nichts können. Ist mir auch schon öfter passiert, hat mir dann den Tag versaut. Kann leider nicht die Rollenspielpolizei im schwarzen Helikopter losschicken oder brennende Klaviere vom Satelliten aus abschießen, aber gut. Ich arbeite dran, ja. Ja, gut, ist natürlich klar, jeder Fehler, der gefunden wird und wenn es dann vielleicht auch etwas ist, was sich wirklich regeltechnisch auswirkt, das ist etwas, wo ich mir ins Knie beißen könnte. Und dann gibt es halt welche, wo es dann heißt, ich habe Im ganzen Werk habe ich 3 Rechtschreibfehler gefunden. Das ist ja Skandal. Und hast du nicht gesehen, habt ihr denn gar kein Lektorat? Macht da keiner Korrekturlesung? Ja, habt ihr gleich, wenn sowas jemand schreibt, dann habt ihr doch gleich einen perfekten Lektor gefunden. Nee, das ist dann das. Das sind meistens keine perfekten Lektoren. Nee, dann sag ich meistens, wenn sie Interesse haben, uns da zu helfen, dann bla, ne? Nee, wie komme ich denn dazu? Ihr habt das gefälligst perfekt zu machen. Und dann kommt auch meistens vor, dass sie das Buch gar nicht gekauft haben, sondern von irgendwem das PDF vielleicht bekommen haben oder ähnliches, weil dann heißt es, ich habe noch nie eins von euren Produkten gekauft und ich habe auch nicht vor, das jemals zu machen. Ist gut, danke. Gut, das sind natürlich die Ausnahmen. Aber das ist wie üblich, diejenigen, die am lautesten schreien, die nimmt man natürlich auch etwas konzentrierter wahr, als die vielleicht zufrieden schweigen. Ja, ja, das ist dann leider immer so. Kannst du was dazu sagen, welcher Auflage Pathfinder 2 in den Start gehen wird? Kann ich noch nicht sagen. Die Auflage wird sich letztendlich auch so ein bisschen damit orientieren, was beim Crowdfunding rauskommt, also wie viele Unterstützer es haben wird. Definitiv wird bei solchen Dingen wie bei der Deluxe-Ausgabe natürlich es sich an der Zahl der Bäcker mit orientieren. Ja, klar. Das Ganze wird dann aufs nächste Minimum halt aufgerundet, weil es bringt natürlich nichts, jetzt einen ganzen Haufen zum Beispiel Kunstlederwerke zu bestellen, die dann im Lager Staub ansetzen und auch wertvollen Platz wegnehmen. Denn Ulysses ist zwar kein Großhändler mehr, aber das Lager ist davon trotzdem nicht jetzt physisch gewachsen. Es ist leider nicht innen größer als von außen. Keine TARDIS. Schade. Was sich Kollege Steff vielleicht manchmal wünscht. Ja, also deswegen müssen wir natürlich schon schauen. Und natürlich ist wohl jedes Crowdfunding, wenn es in die Auslieferung geht, da ist dann im Hauptquartier einiges los, weil dann würden alle zum Eintüten werden, müssen sich quasi dann unten aufstellen und dann läuft das wie am Fließband, dass die Pakete gefüllt werden. Wie gesagt, auch wieder so ein Faktor, von dem ich nichts mitkriege, weil ich fern der Heimat bin. Also ich bin zu Hause, aber fern des Hauptquartiers. Ja, ich würde sagen, dann bedanken wir uns bei Uli. Weißt du, das war schon? Ja. Da hast du noch so viel vorbereitet. So viel zu meinem Lebenslauf und zu den Leiden des Übersetzers und den Irrungen und Wirrungen. Nein, also ich denke, ich konnte hoffentlich so einen kleinen Einblick geben und es gibt natürlich Dinge, in die ich weniger Einblick habe und über die ich auch nicht groß reden kann. Aber ich denke mal, ich bin soweit mit dem ganzen Zeug umhergehen. Guck mal in den Kommentaren. Oweia. Was Feedback ist, aber ich denke auch, dass der Einblick doch relativ tief war, wie halt so ein Produkt entsteht, wie das so aussieht, was man da verdienen kann, wie man da mitmachen kann, etc. Gut, also dann bis zur nächsten Folge, bestimmt auch mal wieder mit Uli. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Danke.